Und sonst so das Leben der Frauen hier in Deutschland? Ist dir da sonst irgendwie was aufgefallen im Vergleich zu was du kanntest? Ich denke mal, das war ungefähr das Gleiche so, ne? Dass die Frauen doch nicht. Ich meine, das ist ja jetzt in den letzten Jahren mehr so rausgekommen, dass die Frauen auch für ihre. Vielleicht haben die auch früher gekämpft, so, aber nicht so Erfolg. Das war ein bisschen erfolgloser, oder habe ich den Eindruck so? Ja, irgendwann ist einfach mal Zeit, Ja. dass man das, was im Gesetz steht, auch verwirklicht. Ja. Aber die Bezahlung bleibt ja bis heute so, ne? Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Genau. Das ist eben die Sache. Gut, jetzt bin ich ja so viele Jahre zu Hause gewesen mit meinem Mann und der war aber kein Macho. Der war überhaupt kein Macho. Ganz im Gegenteil. Und ja, ich hatte auch kaum, aber Kontakt, dann habe ich angefangen mit den Märchen. Ja. Das waren ja auch Frauen alles. Und dann begann, ist ja der Krieg hier ausgebrochen, dann bin ich zur Flüchtlingshilfe gekommen. Und das ist das, was ich brauche. Menschen helfen. Ich habe das so, ich empfinde das so, das ist mein Beitrag gegen dieses verdammte Land, diese verdammte Regierung, die Millionen von Menschen unglücklich macht, die jahrzehntelang nur Kriege geführt hat und führt. Viele Kriege, über die gar nicht gesprochen wird. Die Kriege, die oder Kriegunterstützung oder diese, wo sie überall Kommunismus aufbauen wollten, was die alles gemacht haben. Und ja, natürlich auch deutsche Regierung, der Westen ist auch in vielem schuld, ja, dass sie mit ihm so eine Kuschelpolitik geführt haben, obwohl das von Anfang an zu sehen war, was das für ein Mensch ist. So ein Unmensch, ein KGB-Mann kann ja nicht gut sein. Warum musste der im Bundestag sprechen? Ich fand das entsetzlich. Mit welchem Recht? Und andere Sachen. Damals mit der Kursk fing ja das schon an. Man hat ja gesehen, was das von ein Unmensch ist. Dann der Krieg in Georgien, der fünftägige Krieg. Alle haben geschwiegen, alle haben um ihn herum rumgetanzt, ja. Und dann mit der Ukraine auch schon vor 7 Jahren, mit der Annexion der Krim und diese anderen Gebiete. Alle haben ihren Mund gehalten. Und dafür haben wir das jetzt, so viele Tote von beiden Seiten. Und jetzt setzt du dich sehr ein für die Menschen, die hier bei uns sind. Ja. Das ist ja, ich denke, du erlebst das wahrscheinlich noch ganz anders als wir alle mit deinem Hintergrund, von deiner Ja, Lebensgeschichte. vor allem, das sind ja überwiegend Frauen, viele haben ja noch die Sowjetunion erlebt. Diese schreckliche Sache. Allen. Ich habe mich, gestern war ich noch mit einer Ukrainerin unterwegs, ich habe übersetzt, Arztübersetzung gemacht. Und im Wartezimmer kann man sich schön unterhalten. Und die hat mir auch ihre Geschichte, auch ihr Empfinden erzählt. Als Ukrainerin in Russland ist sie geboren. Das hat sich so herausgestellt, dass wir in Nachbarstädten gewohnt haben. Normalerweise kennt keiner von Ukrainern die Stadt Orsk, ne, vom Namen her. Und als ich das erwähnte, sagt sie, was? Und ich komme aus Nowotroiz, das sind nur 20 Kilometer der Differenz. Ja, und die hat mir auch erzählt, was sie immer, was in der Schule eingeprägt wurde. Nur eine russische Frau ist in der Lage, ihre Kinder so zu lieben. und ihre Heimat. Wissen Sie, das sind so faschistische Einprägungen. Ja, und viele, die kann sich an sowas nicht erinnern, aber ich kann mich erinnern. Ich kann mich erinnern, ich habe gedacht, ja, weil ich eine Deutsche bin, dann werde ich wahrscheinlich nie meine Kinder lieben können, weil ich keine Russin bin. Und das Gleiche hat mir diese Ukrainerin gestern erzählt. Die hat das Gleiche, die gleichen Gedanken gehabt in der Schule. Das ist ja irre. Ja. Und da fängt das ja schon an. Ach, dann ist das jetzt für dich eine Zeitreise mit den Frauen, ja, die bei uns sind. Ja. Wunderbar, was du uns erzählen kannst. Haben wir noch was ganz Wichtiges vergessen? Dann erzähl mir das. Das Leben ist ja lang. Kommt noch ein Kapitel. Nee, weiß ich nicht, wüsste ich nicht. Was wünschte der? Für deine Enkelkinder in diesem Land? Was wissen sie? Erleben sie irgendwas von deiner Geschichte? Ich weiß nicht, ob ich darüber sprechen darf, aber was mich stört, meine Enkelkinder sind Halbtürken. Und mein Enkelsohn, der sieht auch so aus und der erlebt schon so manches, ne? In der Schule auch. Oder die Tage habe ich ihn abgesetzt, der wollte zu Mama und dann zurückfahren. Der ist aber noch nie Bus gefahren. Und dann hat er den Busfahrer gefragt, er stieg so ein und sagt, da fährt der Bus bis zur Viktoriastraße. Steig aus, mach die Tür zu. Und er konnte das nicht begreifen, warum. Aber das ist sein Aussehen. Der hat ihm nicht mal geantwortet, ein Kind rauszuschmeißen. Wissen Sie, das stört mich, dass die Geschichte sich wiederholt. Gut, ich habe nicht ausgesehen, anders ausgesehen als die Russen, ja? Aufgrund meines Aussehens, was ich alles erlebt habe, was meine Kinder erlebt haben. Und jetzt müssen meine Enkelkinder hier im freien Land sowas erleben. Ich finde das schrecklich. Ich kann mich wehren, ja, mittlerweile. Ich würde mich wehren, ja. Aber was soll der kleine Junge lernen? Was kriegt er mit auf den Weg in seinem Land? Ja. Er ist ja hier geboren. Der ist hier geboren. Das war ja ein Konflikt in der Schule. Hat ein Junge gesagt, alle Türken müssen raus aus Deutschland. In der sechsten Klasse ist er. Und immer noch müssen die Türken raus und die anderen? Das ist irre. Und das ist der Junge, der halt, wo man das vom Äußeren, ja, sieht. Und ja, dann gibt es noch Mädchen, bei denen die das Amalia, nicht so die, ist. Der sieht man das nicht so an, nicht so direkt an, die Enkeltochter. Die hat ja dann auch weniger Probleme, weil die haben auch einen deutschen Namen, die heißen Tissen. Meine Tochter war ja nicht verheiratet und die Kinder haben ihren Namen behalten. Aber das heißt ja nichts. Das heißt ja nicht, auch wegen einem Namen. Ja? Ich fand das auch schrecklich, zum Beispiel, da waren wir noch im Geschäft 2001, da war ja auch so eine Hexenjagd auf Muslime. Das war so schrecklich. Da kamen junge Männer mit Abitur. Die haben gebettelt um eine Stelle. Die haben gebettelt, die gingen von einem Autohaus zum anderen. Ich fand das so schrecklich, dass ich absagen musste, weil wir hatten keine freien Stellen. Und das merkte man, die hatten dann ihre Zeugnisse, die hatten ganz tolle Noten, die Jungs. Und da sah man, dass die keine dummen Jungs waren. Die wollten was tun. Aber die ganze Welt hat sich damals gegen Muslime entschieden, ja? Oh, das war Osama bin Laden Zeit oder so. Ja, gut, aber was haben die anderen damit zu tun? Das ist ja das Gleiche wie wir. Wir sind ja tausende Kilometer von Deutschland entfernt geboren, aber wir haben die Schuld getragen für Hitlers Taten. Weil wir wurden ja als Faschisten bezeichnet immer. Wir konnten... Hier in Deutschland? Nein, in Russland. Ich meine, das ist ja das verdammte Russland, aber wir sind im freien Deutschland. Ja? In Demokratie. Und jetzt muss mein Enkelkind, was besteht ihm noch vor? Super. Ja. Danke, dass du das erzählt hast, Valentina. Ist total wichtig. Ja, ich halte das auch für wichtig. Ist ganz wichtig. Vor allen Dingen diesen Bogen zu schlagen. Ich danke dir dafür, echt. Das ist ganz wichtig, dass das gehört wird. Ja. Dankeschön. Danke dir.